Das bleibt natürlich abzuwarten, aber beide Seiten haben sich inzwischen schon derartig unter Erwartungsdruck gesetzt, dass es durchaus möglich sein kann, dass das zustande kommt, was man die ganze Zeit den großen Kompromiss genannt hat. Das heißt, dass man sich einigt darauf, im Grundsatz einigt, auf die 50-prozentige Reduzierung der strategischen Offensivwaffen. Und dann reden wir eben nicht mehr nur um 3-4% der nuklearen Arsenale, sondern dann geht es an den harten Kern der Nuklearwaffen auf beiden Seiten. Und wenn ein solches Abkommen, was man mit dem Kürzel START bezeichnet, zustande käme, wäre das natürlich, ja, man kann sagen, eine abrüstungspolitische Sensation, die diesen Vertrag, der heute unterzeichnet wurde, in den Schatten stellen würde. Aber das Problem in diesem Zusammenhang ist eigentlich weniger diese Frage der Reduzierung der strategischen Rüstungen. Da sind sich beide Seiten seit dem Gipfeltreffen von Reykjavik schon relativ nahe gekommen. Das Problem ist die Frage der Weltraumrüstung. SDI ist das. SDI einerseits, also das amerikanische Forschungsprogramm, und andererseits die Frage, wie man denn nun weiterverfährt mit dem sogenannten ABM-Vertrag, der ja 1972 in Kraft getreten ist und der im Grunde verbietet, diese ganzen weltraumgestützten Abwehrwaffen zu testen, zu produzieren und zu stationieren. Nur sind sich beide Seiten bisher nicht einig, wie sie denn diesen Vertrag eigentlich interpretieren. Also kurz gesagt, darf man so etwas wie Laserwaffen, also diese Dinge, die im Rahmen von SDI erforscht werden, darf man das im Weltraum testen, so die Reagan-Administration bisher, oder darf man das nicht, so die Sowjetunion? Und es gibt Anzeichen, dass sich beide Seiten in den kommenden beiden Tagen an diesem Punkt einigen würden. Und wenn sie sich einigen, dann steht auch der Reduzierung der strategischen Offensivwaffen praktisch nichts mehr im Weg. Und dann könnte der nächste Gipfel in Moskau eventuell noch ein solches Abkommen unterzeichnungsreif machen. Also bis dahin könnte es dann in den einzelnen Details ausgehandelt sein. Ronald Reagan hat es ja kurz angesprochen. Es soll ja auch gesprochen werden über das, was man allgemein die Menschenrechtsfrage nennt oder was man auch regionale Konflikte nennt. Gemeint ist damit die Besetzung Afghanistan. Richtig, es könnte sein, dass in diesen amerikanisch-sowjetischen Gesprächen und auch jetzt während des Washingtoner Gipfels Gorbatschow in dieser Hinsicht ein Angebot macht. Denn wir haben eben gehört, es gibt ja nicht unbeträchtliche Opposition in den USA selbst gegenüber diesen ganzen Abkommen. Ich würde vermuten, dass diese Opposition sich nicht so sehr auf den heute unterzeichneten Vertrag über die Beseitigung der Mittelstreckenwaffen konzentrieren wird, sondern diese Opposition wird sich vor allem richten dann gegen eine Einigung über die strategischen Offensivwaffen, weil es da an das amerikanisch-sowjetische Eingemachte geht. Und wenn nun Gorbatschow etwas Substanzielles ankündigen würde in Sachen Rückzug sowjetischer Truppen aus Afghanistan, dann würde er natürlich die Aussichten auf die Unterzeichnung und die Ratifizierung eines solchen großen Kompromissabkommens erheblich erleichtern in den USA. Ja, vielen Dank, Herr Risse-Kappen, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank auch den anderen Kollegen, die mitgewirkt haben. Vielen Dank, meine Damen und Herren, Ihnen, die Sie so lange ausgeharrt haben und damit ein bisschen länger auf das Hörspiel nachher warten müssen. Guten Abend. Aus Anlass des sowjetisch-amerikanischen Gipfeltreffens in Washington berichteten wir über die aktuellen Ereignisse und übertrugen die Ansprachen von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow. Die Zeit ist jetzt 20.07 Uhr. Südwestfunk-Nachrichten. In Washington unterzeichneten Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow das Abkommen zum Abbau der atomaren Mittelstreckenwaffen. Mit dem Vertrag wird zum ersten Mal in der Geschichte eine Waffengattung beseitigt. Betroffen davon sind die landgestützten Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern. Diese Waffensysteme sollen innerhalb von 3 Jahren verschrottet werden. Zuvor muss der Vertrag allerdings noch ratifiziert werden im US-Senat mit einer Zweidrittelmehrheit. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow war am Nachmittag von Präsident Reagan vor dem Weißen Haus offiziell empfangen worden. Dabei sagte Reagan, beiden Ländern müsse der Übergang von der Konfrontation zur Kooperation gelingen. Beide Völker seien zu lange Herren und Gefangene eines kostenträchtigen Rüstungswettlaufs gewesen. Gorbatschow erwiderte, er und Reagan seien von der Geschichte beauftragt worden, die Hoffnungen des amerikanischen und des sowjetischen Volkes sowie der ganzen Welt auf eine Abkehr vom Rüstungswettlauf zu erfüllen. Nach der Empfangszeremonie zogen sich beide Staatsmänner zu einem ersten persönlichen Gespräch ins Weiße Haus zurück. Wie wir soeben feststellen können, meine Damen und Herren, werden nun doch noch zwei weitere Ansprachen von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow gehalten. Was wir eben gehört haben, wurde als Bemerkungen zu den Verträgen bezeichnet. Und nun also die eigentlichen Ansprachen, die können Sie bei uns im Programm weiter live hören. Vertragswerk der Geschichte unterzeichnet zur Beseitigung einer ganzen Klasse von Atomwaffen auf sowjetischer und amerikanischer Seite. Wir haben Geschichte gemacht und doch haben so viele sogenannte Weise gesagt, ein solcher Vertrag werde unmöglich sein. Es gebe zu viele Faktoren und Fakten gegen ihn. Aber wir haben unseren Mut nicht verloren, haben das Ziel im Auge behalten und ich hoffe, der Generalsekretär verzeiht mir, wenn ich offenlege, dass in düsteren Zeiten, als es wirklich unmöglich schien, zu einem Vertrag zu kommen, ich mich wieder damit aufmunterte, was der große Russe Leo Tolstoi sagte. Der schrieb: Der stärkste aller Krieger ist, die stärksten aller Krieger sind Zeit und Geduld. In den nächsten Tagen werden wir weiter diskutieren über Abrüstung und Rüstungskontrolle. Es wird wieder viel Geduld und viel Zeit notwendig sein, zu Einigungen zu kommen. Aber in dem Zeitpunkt, da wir die Gespräche beginnen, wollen wir daran erinnern, dass die Ziele internationales Vertrauen und Sicherheit unmöglich sind ohne offene Gesellschaften, Informationsfreiheit, Freiheit des Gewissens, das Recht zu publizieren und das Recht zu reisen. Ja, wir werden über Menschenrechte und Regionalkonflikte reden. Im Interesse des Heils der Menschheit, das darin liegt, dass alles zum Anliegen aller wird. Mit Zeit, Geduld und Willen, glaube ich, werden wir diese Probleme lösen können. Wir müssen dies auch, wenn wir einen dauerhaften und sicheren Frieden schaffen wollen. Unsere Systeme sind so unterschiedlich, aber es gibt ein großes, starkes gemeinsames Band zwischen den Völkern, nämlich der gemeinsame Traum vom Frieden. Vor mehr als 40 Jahren haben wir als Verbündete in einem großen Krieg gestanden. An dem Tag, da die Nachricht von der Aufgabe des Feindes nach Moskau kam, versammelte sich das Volk vor der amerikanischen Botschaft und bejubelte eine Nation, die eine zweite Front eröffnet hatte, um Nahrung, Munition und Hilfsgüter dem sowjetischen Volk zu bringen, das so viel Mut und Willen gezeigt hatte, um den Angreifer zurückzuschlagen. Ein junger amerikanischer Diplomat erfuhr von einem sowjetischen Soldaten in der Menge, dass er immer wieder rief, jetzt ist die Zeit zum Leben gekommen. Zu oft in den Jahrzehnten seitdem träumten die Soldaten und wurden in ihrem Traum vom Leben und vom Frieden nicht erfüllt, zumindest zwischen unseren beiden Ländern. Und doch haben wir Amerikaner niemals unser Gebet um den Frieden eingestellt. In allen Teilen der Welt wollen wir den Frieden und wollen, dass dies eine Zeit wird, um zu leben. Nur die, die uns nicht kennen, glauben, Amerika sei ein rein materialistisches Land. Das echte Amerika sind nicht die Fleisch-Milch gefüllten Supermärkte, nicht die großen Autobahnen, auf denen sich die Autos drängen. Das richtige Amerika ist ein Land des Glaubens und der Familie. Man findet es in unseren Kirchen, Kindergärten, Familien und Schulen. Einer unserer großen Autoren schrieb, Amerika ist die Bereitschaft des Herzens, des weltumspannenden menschlichen Herzens, denn Amerikaner kamen aus der ganzen Welt, auch aus der Sowjetunion, nach Amerika. Wir wollen einen Traum, einen Frieden, der den Traum aller Völker erfüllt, ihre Familie in Frieden und Sicherheit zu wissen. Und ich glaube, wenn beide unserer Länder diese Geduld haben, diesen Mut, dann werden wir diesen Frieden errichten. In den vor uns liegenden zwei Monaten werden Menschen in der ganzen Welt teilnehmen an zwei großen Festen des Glaubens, Hanukka und Weihnachten. Das eine ist das Fest des Friedens, das andere das des Friedens auf Erden für alle Menschen. Meine große Hoffnung ist, dass die Biografie unserer Zeit festhalten wird, dass wir den Willen hatten, diese Jahreszeit wirklich als die geeignetste für diesen Gipfel erscheinen zu lassen. Ich danke Ihnen. Gott segne Sie. Ich wende mich an meine Landsleute, an die Bürger der Sowjetunion. Ich wende mich an das amerikanische Volk. Soeben haben Präsident Reagan und ich den Vertrag unterschrieben, wonach zum ersten Mal in der Geschichte zwei Waffenkategorien beseitigt werden. Der Vertrag über die Beseitigung der Mittelstreckenwaffen und der Raketenkürzerer Reichweite. Ich bin überzeugt, dass dieses in die Geschichtsschreibung eingehen wird als ein Bestreben der Menschen, zu einem Leben ohne Krieg zu kommen. Gestatten Sie mir, in diesem Zusammenhang einen Moment in die Geschichte zurückzugehen. Vielleicht wissen nicht alle Amerikaner, dass auf dem Höhepunkt des Weltkrieges im Jahre 1917 in Russland das erste Dekret, das veröffentlicht wurde, das Dekret über den Frieden veröffentlicht wurde, und zwar von dem Gründer unseres Staates, Lenin. Er sagte, wir sind bereit, alle Vorschläge zu prüfen, die zu einem Frieden führen, auf einer gleichberechtigten Grundlage. Der Eckpfeiler der sowjetischen Außenpolitik war seit dieser Zeit ein weiterer Gedanke Lenins: Abrüstung, Frieden ohne Waffen, Frieden ohne Gewalt. Das ist unser Ideal. Heute besteht weiterhin noch das Risiko einer Kernwaffenkatastrophe, aber wir glauben an die Fähigkeiten der Menschheit, diese Gefahr zu bannen. Man versteht immer mehr die Gefahr, die heute besteht. Das ermutigt uns, und es steht die Frage des Überlebens für die Menschen.